Drittes Kapitel: Erster Versuch der Schaffung eines deutsch-italienischen Gegenpapsttums. Wie zur Zeit Heinrichs des Siebenten rückt auch unter Ludwig dem Bayer Italien in den Brennpunkt weltgeschichtlich hochbedeutsamer Kämpfe. Und wiederum trat als Anstifterin die französische Nationalkirche auf den Plan. Alle Kämpfe jener Jahrzehnte sind offene oder verkappte Religionskämpfe, hinter denen als Urheberin die um die Ausbreitung ihres Dogmas ringende französische Nationalkirche steht. Aus dem Heft Dogmenschrifttum wissen wir, warum die französische Kirche nicht allein mit geistigen Waffen ihrem Dogma zur vorerst nationalen Alleinherrschaft verhelfen konnte, dass es ihr aber gelang, für ihren Zweck das französische Königstum als gefügigen Helfer und weltlichen Arm zu gewinnen. Was nun Italien angeht, so war um jene Zeit der Einfluss des französischen Nationalpapstes dank der Bundesgenossenschaft König Roberts von Neapel in Mittelitalien bereits bestimmend geworden. Es lockte ein nächstes Ziel, auch Oberitalien, die Lombardei, durch vorhergehende politische Unterwerfung für dogmatische Eroberungen sturmreif zu machen. Auf eine gewisse Anhängerschaft, die sogenannten Guelfen, konnte sich dabei Papst Johann auch in Oberitalien bereits stützen, allerdings erwies sich gerade in der Lombardei der Widerstand der Gegner, der Ghibellinen, als ungemein hartnäckig. Florenz konnte als Machtzentrum der Guelfen, Mailand als Hauptstützpunkt der Ghibellinen betrachtet werden. Doch darf man eines nicht übersehen: Das fortwährende Schwanken und Wechseln des Parteistandpunktes von Teilen der beiderseitigen Anhängerschaft. Selbstverständlich darf man auch in dieser Hinsicht den gefälschten Quellen nicht aufs Wort glauben, die überlieferte Parteiengruppierung für einen bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Stadt ist oft glatt erdichtet. Es lag einfach in der Natur der religiösen Gärung, dass seit dem Aufkommen der kirchlichen Priesterschaften in den Regionalkirchen und mit dem Steigen nicht nur ihrer geistlichen, sondern auch ihrer weltlichen Machtbefugnisse alle Verhältnisse im Fluss der Entwicklung unstabil werden mussten. Die von Frankreich angestrebte Entwicklung in Richtung einer Alleinherrschaft ihres Dogmas und als Voraussetzung hierfür das Wachsen des Einflusses der Hierarchie in der politisch-weltlichen Sphäre verlief eben keineswegs glatt und ungestört. Rückschläge blieben nicht aus. Und gerade unter Ludwig dem Bayer trat sogar, wie wir bereits hörten, in Frankreich selbst, im Schoße der Pariser Dogmenzentrale, die große Rückschwenkung ein. Beschränkung der priesterlichen Befugnisse auf das Amt des geistlichen Lehrers und Mahners hieß das Losungswort der Opposition gegen Papst Johann und jede Hierarchie einer Regionalkirche überhaupt. Wobei in Deutschland und Italien das Pendel des religiösen Interesses auffällig stark nach der Seite der freien Christen ausschlug. Das Schicksal aber bestimmte den deutschen König Ludwig dem Bayer zum politischen Führer dieser religiösen Oppositionsbewegung. Von der Geschichte haben wir uns oben erzählen lassen, das Eingreifen Ludwigs zugunsten der reichstreuen Ghibellinen habe den schweren Bruch mit dem Universalpapst Johann herbeigeführt. Dass in dieser Darstellung ein historisch echter Kern verborgen liegt, haben wir anerkannt. Wenn nun die Geschichte weiter berichtet, dass vom Universalpapst über den ungehorsamen deutschen Herrscher die Exkommunikation und über Ludwigs Anhänger das päpstliche Interdikt ausgesprochen worden sei, so lügt hier die Geschichte kräftig. Der Trug wird diesmal aus der gefälschten Überlieferung ohne weiteres ersichtlich. Die Quellen weisen nämlich auf die erstaunliche Tatsache hin, dass sich in Deutschland die Fürsten überhaupt nicht um Interdikt und Bannstrahl des Universalpapstes kümmerten und dass nicht etwa bloß die eigentliche minoritische Ordensopposition, sondern merkwürdigerweise auch ein sehr großer Teil der Geistlichkeit die von ihrem Papst ausgehenden Prozesse und das Interdikt gar nicht beachtete. Der angebliche Universalpapst fand bei seiner Geistlichkeit in Deutschland herzlich wenig Gehorsam. In Wahrheit mussten ja auch solch Schläge des französischen Nationalpapstes, der in Deutschland nichts zu kommandieren hatte, ins Wasser treffen. Oder richtiger, es ist Johann von Avignon gar nicht eingefallen, gegen den deutschen König offiziell vorzugehen. Auf dem Boden Italiens sollten also die Gegensätze zwischen Ludwig und Johann mit dem Schwerte zum Austrag kommen. Bereits stand ein französisch-päpstlicher Legat mit einem angeworbenen Heere in der Lombardei. Nun überschritt auch der Bayer die Alpen und machte vorerst in Trient Halt. In seiner Umgebung fand sich allmählich die gesamte gelehrte kirchliche Opposition ein. Wilhelm von Ockham, Marsilius von Padua, der angebliche Ordensgeneral Michael von Cesena und andere. Uns interessiert, wie die Geschichte die kommenden italienischen Ereignisse darstellt. Danach fühlt sich der deutsche König zum Eingreifen in Italien mehr gerufen als berufen. In einem authentischen Briefe spricht er sich wie folgt aus: Obwohl wir um einiger besonderer Gründe willen, nämlich wegen der Getreuen des Reiches, der Ghibellinen und unserer Krone nach Trient kamen, empfingen uns alle Edle der Städte, Flecken und Burgen in Oberitalien, die der kaiserlichen Krone getreu waren, und setzten uns ihre unzähligen Bedrückungen und Beschwerden auseinander, denen sie, die Anhänger des Kaisertums, nicht länger gewachsen seien. Unter Tränen und Schluchzen flehten sie zu uns, sie boten uns ihre Personen und die Macht von 19 Bistümern und geradezu unzähligen Ortschaften und Burgen nebst vielem Gelde an, sie beschworen uns, zur Abstellung ihrer unerträglichen Lasten zu schreiten und nach alter Sitte das kaiserliche Diadem und den Thron des Kaiserreiches anzunehmen. Seite 342. Mit kurzen Worten: Die armen, bedrückten, reichstreuen Ghibellinen flehten Ludwig um Hilfe gegen die Unterdrückung der mit dem Universalpapst im Bunde stehenden Guelfen an. Betrachten wir doch diese angebliche Parteilage in Italien einmal genauer. Da flößt uns gleich anfangs die wunderbare Treue der Ghibellinen gegen Ludwig und das Reich einen gewaltigen Respekt ein. Besonders da wir wissen, dass die damals aller kaiserlichen Ideale baren deutschen Fürsten und Bischöfe sich keinen Deut um das heilige römische Imperium kümmerten. Einfach deshalb nicht, weil es ein römisches Reich damals noch nicht gab. Direkt beängstigend aber wirkt die Treue der Ghibellinen, wenn wir uns länger in ihre Lage hineindenken. Sagen Sie es nicht selbst, wie furchtbar sie von den Guelfen ihrer Reichsanhänglichkeit wegen verfolgt werden? Doch um der stolzen Idee des römischen Imperiums willen nehmen sie willig alle Pein auf sich, das heißt von nun an nur noch bedingungsweise. Wenn Ludwig etwa nicht nach Italien komme, so erfahren wir nämlich noch aus dem königlichen Briefe, so würden sie von uns von nun an die Treue kündigen. Sonderbar! Bis jetzt haben diese Treuen das Reich unter ihren größten Opfern gerne gegen alle guelfisch-päpstlichen Widersacher verteidigt. Woher und warum solche wunderbare Treue und angebliche Reichsanhänglichkeit? Vorteile haben sie von ihrer Reichstreue nicht, im Gegenteil, nichts als Beschwerden und Bedrückungen.